Hier ist Peters Inforadio. Die Abgeordneten im Siegburger Kreishaus dürfen zukünftig nur noch 10 Minuten lang reden. Landrat Friedjof Kühn hat ein Ungleichgewicht zwischen politischer Bedeutung und Länge der Rede ausgemacht. Die Beratungen des Kreistages in dieser Wahlperiode haben die Gefahr aufgezeigt, dass die Dauer der Sitzung durch lange Redebeiträge Einzelner doch sehr ausgeweitet worden ist, sagte er der Presse. Peters Inforadio sprach mit einem der betroffenen Abgeordneten, mit dem NPD-Kreistagsabgeordneten Stefan Meise. Herr Meise, im Siegburger Kreistag ist die Redezeit der Abgeordneten auf 10 Minuten verkürzt worden. Was sagen Sie dazu? Der Skandal ist, dass die Redezeit nicht nur generell auf 10 Minuten verkürzt wurde, sondern die Geschäftsordnung dahingehend geändert wurde, dass nur noch Vertreter von Fraktionen berechtigt sind, zu den haushaltspolitischen Entscheidungen Stellung zu beziehen. Und als Einzelabgeordneter bedeutet das für mich, dass ich in den wichtigsten Sitzungspunkten nicht mehr zu Wort kommen darf. Das heißt, Sie dürfen jetzt so gut wie gar nichts mehr sagen. So ist es gegenüber der bisherigen Situation, dass ich beispielsweise zu dem Haushalt des Jahres 2006 über 30 Minuten reden konnte, bedeutet das jetzt, dass ich auf die Gnade der uns nicht gerade freundlich gesonnenen etablierten Fraktionen angewiesen bin, wenn ich überhaupt noch zu Wort kommen möchte. So, das ist ja nun eine ziemlich undemokratische Maßnahme, wenn man das mal so sehen will. Ja, so ist es. Und leider war bei der letzten Sitzung aus Krankheitsgründen einer der drei Einzelabgeordneten nicht im Kreistag vertreten. Und der andere, der Vertreter des Bündnisses für Deutschland, der Herr Dr. Fleck, ist bereits in diesem Jahr nicht mehr zu Wort gekommen. Und zwar wurde das über den Trick der geschlossenen Rednerliste fabriziert, dass der Redebeitrag dieses Abgeordneten nur noch nachträglich dem Protokoll beigelegt werden konnte. Damit wird natürlich der Sinn einer Aussprache in einem Kreistag ad absurdum geführt. Denn wenn erst die Entscheidung getroffen wird und dann die gegnerischen Argumente zur Kenntnis genommen werden können, gibt es keine theoretische Chance mehr, überhaupt zu einem Wechsel der Ansichten zu kommen. Welche Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung bleiben Ihnen denn jetzt noch? Ja, das ist eine gute Frage. Man wird das in der Praxis erproben müssen. Wir werden weiter unseren Weg gehen, konstruktive Vorschläge, Änderungsvorschläge und Anfragen einzubringen, um diese dann dort zu begründen. Aber selbstverständlich ist für uns das Leben dort sehr viel schwerer geworden. Herr Meise, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.